Lothar, wir sind nicht nur auf dich gekommen, weil wir uns tatsächlich schon länger kennen, sondern weil du ja auch tatsächlich 3 Vorträge in deinem reichen Portfolio hast, wo du dich mit Antifaschismus beschäftigst. Und eine Sache, die hat mich dann total interessiert, und zwar, das war Essentials eines erfolgreicheren Antifaschismus. Das passt ja hier perfekt hin. Aber ich glaube, bevor wir zu dem erfolgreichen Antifaschismus kommen, müssen wir erstmal so versuchen, hier gemeinsam und auch mit den Menschen zu Hause an den Geräten auf so einen bisschen auf so einen gemeinsamen Stand zu kommen. Was heißt denn überhaupt Antifaschismus? Und müssen wir da nicht erstmal klären, was heißt Faschismus? Und gibt es da nicht ungefähr 1 Million Erklärungen? Na, wahrscheinlich nicht 1 Million, aber ungefähr 900.000 auf jeden Fall. Da sind wir auch schon beim Problem, weil Faschismus ist ja kein exakt definierter Begriff. Faschismus ist ein umkämpfter Begriff, ein manchmal auch inflationär gebrauchter Begriff. Und natürlich haben alle erstmal recht, die einfach sagen, ja, aber man kann doch die AfD nicht einfach als Nazis erklären, weil es sind doch Unterschiede zu früher. Wo sind denn die Fackelaufmärsche und so weiter? Diese Argumentation, die trifft ja ein paar Punkte. Ist ja nicht so, dass das völlig absurd wäre. Aber wenn dann daraus abgeleitet wird, dass wir es heute überhaupt nicht mehr mit Faschismus zu tun haben, dann wird es aus meiner Sicht problematisch. Also es gibt ganz unterschiedliche Faschismen, hat es gegeben. Ich nenne Mussolini, da war das zuerst, als der Begriff aufkam in den 20er Jahren in Italien, dann der deutsche Nationalsozialismus. Wir hatten die Obristendiktatur in Griechenland, wir hatten die Franco-Diktatur, wir hatten Pinochet, wir haben Verschiedenes. Das kann man alles unter Faschismus fassen und trotzdem ist es nicht gleich. Trotzdem ist es nicht gleich. Aber es gibt so ein paar Essentials, die machen es aus meiner Sicht legitim, von dem Faschismus zu reden. Also das Erste, was bei all diesen Erscheinungsformen vorkommt und was eigentlich das Entscheidende ist, ist die Überzeugung, dass bestimmte Menschen mehr wert sind als andere. Und dass man natürlich selbst zu denen gehört, die mehr wert sind und daraus bestimmte Rechte gegenüber den anderen ableitet. Das ist mal so der Grundkonsens. Das Zweite ist auch bei allen Faschismen gezielte Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit, auf Menschenrechte, auf die Gewaltenteilung, das Prinzip der Gewaltenteilung, auf die Medien, auf das Prinzip der Wissenschaftsfreiheit, auch das trifft man überall da. Was eine weitere Gemeinsamkeit ist, das ist ein extremes Mackertum. Es hat ganz viel mit Patriarchat und Männerherrschaft zu tun und einer entsprechenden Frauenfeindlichkeit auch dahinter. Es ist ein Hass auf die, die nicht dazugehören, zu dem imaginierten Kollektiv, also der Rassismus. Es ist eine wahnhafte Welterklärung, wonach einige wenige gierige, unheimlich mächtig an allem schuld seien, also letztendlich der Antisemitismus. Und was zu jedem Faschismus auch gehört, ist, dass die oben das Signal an die unten geben, ihr dürft loslegen. Es ist legitim, euren Hass auszuleben. Das gehört, glaube ich, zu jedem dieser Faschismen dazu. Und wenn wir das so sehen, dann sind wir heute natürlich auf dem Weg in den Faschismus, zum Teil ziemlich weit schon. Ich glaube, man kann 3 Charakteristika für Faschismus nennen. Wenn ich gefragt werde, was ist Faschismus, würde ich 3 Charakteristika nennen. Das erste ist, Faschismus ist der auf die Spitze getriebene Ellenbogenegoismus der Konkurrenzgesellschaft, in der wir alle leben. Das ist wirklich die grenzenlose Entmenschlichung. Das zweite ist, Faschismus ist zwar nicht immer manifest, aber er ist immer da. Fällt nicht vom Himmel, sondern er ist immer da. Er ist da in den Insassen, dieser Ellenbogengesellschaft, in ihren Wünschen, in ihren Gedanken, in ihren Fantasien, in ihren Welterklärungsmustern, in ihren Erlösungshoffnungen. Insofern ist Faschismus immer da. Und das Dritte wäre, Faschismus entsteht aus den Krisen dieser Ellenbogengesellschaft, dieser Konkurrenzgesellschaft, und er entsteht auch immer wieder neu. Solange wir diese Ellenbogenkonkurrenzgesellschaft haben, wird es immer wieder Faschismus geben, und Er hat immer eine Massenbasis und das tut linken Antifaschistinnen besonders weh. Und darüber darf man sich nicht hinwegtäuschen. Faschismus hat immer eine Massenbasis und auch das erleben wir heute wieder. Ist doch jetzt so, dass man dann denkt, so, okay, dann Embryostellung und wartet, bis vorbei ist. Also es hört sich ja alles irgendwie ganz schrecklich an und überzeugt mich ja auch alles. Aber ja, also ich habe die erste Frage, die ich hätte, ist es nicht aber auch, also zusätzlich zu dem, was du alles gesagt hast, ist es nicht auch jetzt oft bei den Faschismen, die wir jetzt erleben, auch so ein Reflex gegen eine total unübersichtlich gewordene globalisierte Welt, also dass Menschen sich ein früher zurückwünschen, das es so eh nie gegeben hat. Genau. Und dass sie damit eigentlich so einen Zustand herbeifantasieren, den es ja irgendwie nie gegeben hat. Aber das sind ja alles Sachen, also du hast mich ja jetzt sofort überzeugt, aber diese Argumente, die liegen ja, die sind ja alle bekannt und trotzdem hat man ja das Gefühl, also hat man den Eindruck, nicht nur ein Gefühl, sondern den Eindruck, und das lässt sich ja belegen, mit Argumenten kommt man da gar nicht weiter. Also so. Okay, also ja, bei einem bestimmten Teil der Menschen kommt man noch nicht weiter mit Argumenten. Das ist leider so, aber das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Also diese Vorstellung, wonach man nur die besseren Argumente haben müsse, wonach man nur auseinandernehmen müsse, wie die AfD sich widerspricht, dass die AfD doch überhaupt keine Politik für die sogenannten kleinen Leute macht. Dann man müsse die Leute nur davon überzeugen, dass das so ist und dann ist die AfD weg. Das funktioniert nicht. Das funktioniert beim Teil der Leute. Das funktioniert beim Teil. Ich rede auch als Gewerkschafter. Wir haben als Gewerkschafter, seitdem es die AfD gibt, also seit über 10 Jahren, machen wir, glaube ich, ganz gute Argumentation in sozialen Medien mit klassischen Flugblättern auf Betriebsversammlungen und weisen peu à peu nach, dass die AfD doch überhaupt nicht, wenn man sich nur ihr Programm anguckt, überhaupt nicht im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da ist. Also ein Arbeitnehmer, der AfD wählt, der hat doch nichts davon, im Gegenteil. Die Argumentation ist eigentlich wasserdicht, die ist nicht widerlegbar, sie stimmt einfach. Sie kommt nur bei einem Teil der Menschen an. Ein Teil der Menschen macht zu, es ist ihnen alles egal, sie wollen nicht auf Argumente hören. Und das ist ein Problem, weil das ist gefühlsgesteuert. Da geht's ums Gefühle. Sie sind verunsichert in dieser Welt. Sie suchen Schuldige und sie wollen Schuldige finden. Und sie sagen, der ist der Bösewicht und gegen den müssen wir uns wehren. Es hat ganz viel mit Psychologie zu tun. Und deswegen sollten wir uns auch davor hüten, vor der Vorstellung, wir können jeden überzeugen. Wir müssen gucken, dass wir die Menschen erreichen, die mit Argumenten erreichbar sind. Und die nicht mit Argumenten erreichbar sind, da schlage ich vor, da sollte man seine beschränkten Kräfte auch nicht drauf verschwenden, sondern sollte möglichst gucken, dass man sie isoliert und diejenigen, die mit Argumenten erreichbar sind, auch mobilisiert in die richtige Richtung, also in der antifaschistische Richtung. Das ist traurig, dass man das so sagen muss, aber das ist einfach so. Würden jetzt natürlich Leute, die jetzt eher so sozialpädagogisch agieren, würden die sagen, nee, wir müssen die alle in den Arm nehmen und wir müssen denen ganz viel Liebe entgegenbringen und irgendwann mal werden sie es ja vielleicht dann doch. Darf ich? Vielleicht, ja. Lothar, im Vorfeld, wir haben uns natürlich ein bisschen vorher abgesprochen und du hast, wir haben auch viel darüber geredet, welche anderen klugen Menschen haben denn schon Dinge sich ausgedacht oder sich dazu Überlegungen gehabt oder ihre Erfahrungen niedergeschrieben und wie du ja auch im Vorfeld immer wieder sagst, das ist auch Arbeit, Antifaschismus. Da muss man ein bisschen Theorie auch abarbeiten und immer wieder neu lesen. Und ich habe irgendwie jetzt das Gefühl, dass du 1-2 Texte hast, die passen könnten. Welchen würdest du wählen? Ich hätte da so eine Vermutung. Ja, man könnte jetzt vielleicht den zweiten nehmen, ne? Okay. Beide den gleichen Impuls. Sehr schön. Okay. Textarbeit. Von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey in Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus, Berlin 2025. Ein besonderes großes Versäumnis des Liberalismus besteht aus unserer Sicht schließlich darin, dass er die sozialpsychologische Struktur des Autoritarismus ignoriert. Trump beispielsweise verfügt über eine zentrale Fähigkeit faschistischer Anführer, die laut Adorno gegenüber ihren AnhängerInnen darin besteht, das, was in ihnen latent ist, ohne ihre Hemmungen auszudrücken. Seine WählerInnen erkennen sich in ihm wieder, weil er ihre Eigenschaften in besonders scharfer und reiner Ausprägung besitzt. Für sie spielt es deshalb oft gar keine Rolle, dass er ein Angeber und ein erratischer Redner ist. Sie identifizieren sich mit ihm. Und wer Trump kritisiert oder sich über ihn lustig macht, kritisiert am Ende auch sie und macht sich über sie lustig. Das Band zwischen dem Milliardär Trump und seinen WählerInnen aus der Arbeiter- und Mittelklasse wird so nur weiter gefestigt. Also ich finde, das ist tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast mit diesem, dass man das unterschätzt, wie sehr diese Projektionsfläche, da oben sagt es endlich mal einer. Also diese Dynamik, die, glaube ich, jeder irgendwie so ein bisschen kennt. Es gibt ein reales Problem. Also ich würde sagen, häufig ist ja der Moment, wo man sich dann entscheidet, in welche Richtung lege ich das denn jetzt aus, ist ja erstmal an einem richtigen Problem festzumachen. Man kann sagen, ja, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, mein Leben ist schlecht, mir ging es vielleicht mal früher besser oder ich möchte etwas, man hat berechtigte Wünsche. Aber dann dieser Moment von psychologischen Effekten, von Wut und von Aggression, die, würde ich jetzt auch mal sagen, in jedem Menschen drinstecken, wie die dann kanalisiert werden können. Ja, und das ist überhaupt der Punkt, die ganze Psychologie, die sträflich vernachlässigt wurde von der Linken, auch klassisch bei Marx schon, das kommt nicht vor. Und wenn es nach der klassischen Marxischen Lehre vom Klassenkampf gegangen wäre, dann hätte es ja nun spätestens vor dem Ersten Weltkrieg die Revolution gegeben. Sie hat es aber nicht gegeben. Ja, die Sozialistische Internationale hat groß beschlossen, wenn die Imperialisten einen Krieg und dann werden wir die Revolution. Das war 1907 in Stuttgart. Auf dem Internationalen Sozialistenkongress 1914 ist der Krieg ausgebrochen und die Arbeiterklasse ist zu den Waffen geströmt, aber zur Unterstützung des Krieges. Und da wurde schon deutlich, irgendwas ist eben in der marxistischen Klassenkampfanalyse unterbelichtet, kommt nicht vor. Und das haben ja dann auch Leute danach sich überlegt, also bei Lukács ein bisschen angefangen, aber dann insbesondere Adorno und die Leute der sogenannten Frankfurter Schule, die gesagt haben, das reicht nicht einfach, wir müssen die Psychologie, die Sozialpsychologie beleuchten. Und wir müssen sich fragen, warum machen die Arbeiter denn die Revolution nicht? Eigentlich müssten sie sie doch machen. Aber es ist ganz offensichtlich so, und das ist eine Lehre aus der Geschichte, die manche Linke leider bis heute noch nicht gelernt haben, ja, dass es nicht einfach aus der Klassenlage automatisch resultiert, dass man zum revolutionären Subjekt wird. Man kann auch zum konterrevolutionären Subjekt werden. Und wir haben verdammt viele ArbeiterInnen, die zum konterrevolutionären Subjekt werden. Das tut einem klassischen Marxisten weh, aber man hat es erstmal zur Kenntnis zu nehmen, dass es so ist. Okay, also wir haben jetzt einen bestimmten Teil der Menschheit haben wir schon aufgegeben, also weil die erreichen wir eh nicht mehr. Ja? Im Moment nicht. Im Moment nicht. Im Moment nicht, glaube ich eigentlich nicht. Was mir immer auffällt auf vielen Demos oder auf vielen Dingen ist, dass es so eine, also es geht um Verteidigung. Ja, es geht darum, das, was den Ist-Zustand zu verteidigen. Ja. Aber es gibt keine gemeinsame Idee, was zu erreichen wäre. Mhm. Also wir haben ja auch, auch in diesem Liedtextwerk gibt es gar nichts zu gewinnen. Also was könnten wir denn gewinnen was gäbe es denn zu gewinnen für uns, wenn wir uns antifaschistisch zusammentun? Also was könnte so eine gemeinsame Idee oder Vorstellung oder eine Absicht sein von uns? Ja, ich glaube, also ich bin da nicht hoffnungslos. Man muss ja suchen nach einem Punkt, ob man einen Punkt findet, der die Chance bietet, dass es eine Massenbewegung gibt, die grundsätzlich nicht von rechts zu besetzen ist. Und ich glaube, es gibt die Chance auf so eine Massenbewegung. Die kann man aber nicht am Schreibtisch herbeischreiben oder sich herbeifantasieren in irgendwelchen Seminaren, sondern man muss auf das konkrete Leben gucken und auf das, was Massen von Menschen bewegt. Und da nehme ich eine interessante Entwicklung wahr in den letzten 20, 30 Jahren. Der deutsche Arbeitswahn bröckelt. Und das ist schön. Immer mehr Menschen sagen, ich habe keinen Bock. Von oben heißt es gerade die letzten Jahre, ihr müsst mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten. Ständig. Auch der März jetzt gestern wieder. Ja, wie kann man so lang krank sein und so weiter? Auf die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass Arbeit so krank macht? Auf so eine Frage kommen die natürlich nicht, sondern sie sagen immer, ihr müsst mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten. Und wofür müsst ihr mehr arbeiten? Dafür, dass er Rente mit 75 und 80 kriegt. Das weiß doch heute jeder junge Mensch. Das ist ein offenes Geheimnis. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann kriege ich mit 80 noch keine Rente, von der ich leben kann. Und da gibt es interessante Umfragen auch von arbeitgebernahen Instituten seit Jahren. Die stellen allen immer eine Frage. Und zwar allen. Jungen, alten, Angestellten, Arbeiterinnen, allen. Die eine Frage, stimmen Sie diesem Satz zu? Wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte, würde ich am liebsten gar nicht mehr arbeiten gehen. Der Anteil der Leute, die diese Frage mit Ja beantworten, steigt permanent über die Jahre. Und es sind jetzt schon über 53%, die Frage mit Ja beantworten. Es gibt eine tiefe Unzufriedenheit mit dem Arbeitsdruck, mit dem Arbeitswahn, gekoppelt auch mit der Frage nach der Sinnhaftigkeit der Arbeit. Immer mehr Menschen fragen sich, ja, was arbeite ich denn eigentlich? Dafür, dass es noch mehr überflüssige Autos gibt? Jedes 12-jährige Kind weiß doch, dass es viel zu viele Autos gibt, ja. Dafür, dass noch mehr Plastik im Meer ist? Dafür, dass die Finanzgebirge noch höher werden? Und dafür soll ich schuften, Überstunden ohne Ende und dafür dann Rente mit 80? Also die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Arbeit und was will ich eigentlich von meinem Leben? Das ist doch nicht meine Vorstellung von meinem Leben. Das bewegt ganz, ganz viele Menschen. Das ist sehr viel anders als früher. Und das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt. Das wäre sozusagen mein Favorite. Der Ansatzpunkt hier besteht, dass im Prinzip das Potenzial, also automatisch geht gar nichts, aber im Prinzip ist da das Potenzial angelegt, dass eine Massenbewegung entstehen könnte, die die Art und Weise, wie wir wirtschaften, in Frage stellen, die die Lebensqualität in den Mittelpunkt stellt und die nicht von rechts besetzbar ist, die grundsätzlich nicht von rechts besetzbar ist, dass da liegt meine Hoffnung drauf und alle Leute, die sagen, ich habe keinen Bock auf Arbeit und auf diesen Arbeitsdruck, genießen meine Sympathie. Da würden wahrscheinlich alle sagen, ja klar, sympathisch ist das schon, aber irgendwie... Es darf jederzeit übrigens geklatscht werden. Also wann immer der Moment des Ausrufe, Sie dürfen aufspringen. Immer wenn wir Zeichen geben, dann müssen wir... Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Nein, aber da würden dann ja jetzt erste Impulse sein von, okay, du siehst da sozusagen eine Chance, dann hat man was erkannt, da könnte was Neues kommen. Ja. Also was ist dann der nächste Schritt, damit nicht sofort die Argumentation kommt, ja, und wer bezahlt euch denn dann das alles? Also dieses platte Gegenargument, wer anderes muss dir denn dann deine Miete bezahlen? So. Wie würdest du da den Schritt jetzt weitergehen? Also wenn wir in diesen... Da ist ein Potenzial. Genau. Natürlich kommen dann sofort jede Menge Fragen und die Fragen sind auch alle berechtigt. Ja, aber da muss man erstmal sehen, wie entwickelt sich denn die Sache? Also schau mal die Automobilindustrie. Jetzt gerade hier im Ländle. Ja, alles hängt am Auto, das weiß doch jeder. Und im Grunde jeder, der halbwegs nachdenkt, weiß, dass das am Ende ist. Dieser Motor Automobilindustrie, von dem alles abhängt, der hat ausgedehnt. Und dann steht natürlich sofort die Frage, jetzt die Kollegen bei Bosch und weil das sind natürlich total besorgt mit vielem Recht, aber die Frage steht doch, wie es weitergeht. Und nun kann die schnelle Antwort ist, es muss alles so weitergehen und es darf kein Verbrenner, immer noch mehr Verbrenner bauen, aber auch die sagen E-Autos bauen, sagen auch immer mehr E-Autos bauen, ja dann haben wir irgendwann halt 12-spurige Autobahnen voller E-Autos, ja, und haben die Rente mit 80, weil meine Firma mehr E-Autos produziert als die Konkurrenz und bei der Konkurrenz genauso. Das kann eigentlich alles... Im Grunde kann jedes 12-jährige Kind verstehen, dass es nicht mehr so weitergeht. Und dann steht aber die Frage, und das ist die berechtigte Frage, dass die Kollegen sagen, und wie soll ich dann meine Miete bezahlen, wenn das nicht mehr funktioniert? Und wir reden von Lohnarbeit, ne? Also ich rede jetzt von Lohnarbeit, also ich rede jetzt ein bisschen aus der Sicht auch von Gewerkschaftern. Ja. Ich rede jetzt auch aus der Sicht gerade von den Kolleginnen bei Bosch zum Beispiel. Ja, da steht die Frage ja ganz konkret. Und da müsste aus meiner Sicht die Gewerkschaft, also das bedarf natürlich auch vieler Denk- und Veränderungsprozessen in der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft müsste zu dem Schluss kommen, dass sie sagt, wir können diesen Trend nicht grundsätzlich aufhalten. Und wir können das auch nicht dadurch kompensieren, dass wir jetzt auf einmal alle Straßenbahnen bauen. Also ich habe nichts gegen den Bau von Straßenbahnen, ja. Gut, aber die Straßenbahnen, die sollen auch 30 Jahre halten und nicht alle 2 Jahre ein neues Straßenbahnmodell mit noch mehr Schnickschnack und noch mehr Schnickschnack. Und soll Deutschland dann zum Straßenbahn-Exportweltmeister werden? Ja? Die Leute wollen in Südamerika und Afrika vielleicht ihre eigenen Straßenbahnen bauen. Also das hat alles seine Grenzen und deswegen müsste sich in der Gewerkschaft, sind nicht nur die Funktionäre, sondern die Mitgliedschaft, müsste sich die Erkenntnis durchsetzen, dass wir unseren Lebensunterhalt anders sichern müssen als durch die Finanzierbarkeit. Und da steht, du hast die Wohnung angesprochen, die Wohnung ist ein Riesenthema. Ja. Wenn immer mehr Menschen können ihre Wohnung nicht mehr bezahlen und es ist überhaupt nicht absehbar, dass sich das ändert. Und dann müssen wir sagen, es gibt Initiativen, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Es gibt Initiativen, wie man Wohneigentum in Gemeinbesitz überführen kann, wie man die großen Wohnungskonzerne vergesellschaften kann und wie man das demokratisch konnte. Und ich weiß nicht, wer das kennt, dieses Konzept Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das ist sehr durchdacht, sehr konkret. Wenn nun Gewerkschaften sich einbringen würden in solche Bewegungen und sagen, wir mit unserem Fachwissen, Gewerkschaften sind eine Massenorganisation der Fachleute, die wissen, wie man es macht, ja, wenn wir uns einbringen und wir es gemeinsam schaffen, dass Wohneigentum vergesellschaftet wird, dann wäre der Anteil von Mietkosten, den wir aufbringen müssen als Arbeitnehmer, schon deutlich geringer, als er bisher ist. Und dann könnte die Lohnhöhe sinken. Also ich sage jetzt, Achtung, ein Sakrileg. Ich sage jetzt als linker Gewerkschafter, Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich, weil es auf Dauer nicht gehen wird mit vollem Lohnausgleich. Dann könnten wir die Löhne senken und trotzdem würde der Lebensstandard nicht schlechter, weil wir Wohnen völlig anders organisieren könnten. Das ist ein Punkt. Also das sind ja jetzt mehrere Vorschläge, die wir jetzt natürlich auch in diesem Rahmen gar nicht länger diskutieren können. Ich möchte natürlich eine Sache anmerken. Ist natürlich so, du appellierst natürlich jetzt auch trotzdem wieder argumentativ. Das heißt also, wir haben das eine Drittel oder die eine Hälfte, die werden wir damit nicht kriegen. Wenn wir nach Frankreich schauen, dieselben Leute, die dort die relativ frühe Rente begrüßen, ja, sind trotzdem unter Umständen migrantenfeindlich und agieren rassistisch, also so. Das heißt also, letztendlich wäre es auch wieder eine Idee, wie wir eben den einen Teil, den wir sowieso auch argumentativ erreichen können, damit erreichen könnten, indem wir eben eine positive Vision von einem besseren Leben dann vielleicht für die hätten. Lothar, ich habe mir notiert, gemeinsames lohnenswertes Ziel, ja, nicht nur Abwehr. Ja, da müssen wir ein paar finden. Dann kommt aber doch das Nächste. Wir müssten uns ja irgendwie organisieren. Ja, und da stelle ich mir jetzt die Frage, also die haben sich vielleicht schon viele gestellt, wer gehört denn dazu? Wer macht denn da mit? Und dann kommt ja gleich so eine Frage nach, du hast ja vorher sogar so ein Wort gesagt, die Linke. Wer ist denn die Linke? Ja. Das ist mir gar nicht klar, wer das sein soll. Also so. Mir auch nicht. Also die sind, also so, es gibt doch so, da gibt's ja auch, also ganz viele Gruppen, ganz viele Menschen, ist es erstmal so eine Sache, die ich mich oft frage. Also bei diesen Demos, da sind ja ganz, ganz unterschiedliche Leute sind da zusammen und es ist ja auch erstmal gut, ja. Aber die wollen ja überhaupt erstmal jetzt vielleicht gesellschaftlich gar nicht das Gleiche, sondern die wollen eben halt gemeinsam, dass eben die Menschen, die die eben da so ein rassistisches, so eine rassistische Politik machen wollen oder auch zum Teil ja auch machen, dass man denen entgegentritt. Aber wer ist denn eigentlich wir? Also wer soll sich denn da organisieren und wie soll das denn eigentlich gehen, wenn die Leute sich, sich auf anderen Gebieten weder leiden können, noch miteinander reden können oder sich vielleicht auch unter Umständen bei jeder anderen Gelegenheit sich gegenseitig an die Gurgel gehen? Also was ist links, ist natürlich wirklich ein großes Thema. Ja, klar, nee, aber nee, ich sag nicht, was links ist, sondern wer soll denn die Linke sein? Genau. Wer soll denn die Leute sein, die sich jetzt da organisieren und die sich da auf was Gemeinsames, Lohnenswertes einigen? Also mach einen zweiten Teil des Satzes. Der ist mir viel interessanter. Wer soll die Leute sein, die sich organisieren, die das machen? Weil die Frage, ich würde nicht das Kriterium stellen, du musst erstmal sagen, dass du links bist, und erst wenn du sagst, dass du links bist, dann darfst du irgendwie mitmachen. Weil es gibt auch, wenn ich so manches sehe, was unter links firmiert, ja, also zum Teil werden wieder Stalin-Lesekreise wieder gemacht. Ja, das funktioniert, das firmiert auch unter links. Ja. Also wenn ich das sehe, zum Teil, was unter links alles firmiert, dann wird mir in Teilen auch schlecht, muss ich wirklich sagen. Und deswegen würde ich auch nie einfach sagen, erstmal musst du sagen, dass du links bist und dann darfst du mitmachen. Viel interessanter finde ich die Frage, was bewegt dich wirklich? Welche Vorstellung hast du vom Leben? Wie willst du leben? Und dann ist es mir erstmal völlig egal, ob du links bist oder nicht. Und die Massen von Menschen, die sagen, ich sehe es überhaupt nicht ein, ich habe gar keinen Bock darauf, mein Leben lang zu schuften ohne Ende und dann falle ich mit 80 ins Grab mit einer Minirente. Die Massen von Leuten sind interessant, die einfach anders leben wollen. Und da gibt es schon Ansätze zur Organisierung, die sind nicht genug, aber ich würde immer sagen, wir müssen die Menschen suchen, die anders leben wollen. Wenn ich erst sage, du musst mir aber erstmal erklären, dass du links bist und lang deine Theorie erklären, das werden sie nicht machen. Wenn man jetzt gar nicht mal links, also wenn man das jetzt gar nicht mal so sieht, wie ist das dann aber? Also jetzt auch so ganz konkret, es gibt es gibt eine große Demo, ja. Bin ich da nicht froh über jeden, der da kommt erstmal und dann kommen halt auch welche, die dann eine Politik fordern, die ich eigentlich gar nicht will, bin ich aber erstmal froh, dass die mit mir jetzt da gemeinsam dastehen, wegen der größeren Bedrohung. Das sind ja schon so Sachen, die Leute so die ganze Zeit sich überlegen, wie wäge ich da ab? Darf ich da noch eine Zusatzfrage stellen? Wir gehen jetzt immer schon davon aus, dass angenommen wird, dass der Faschismus oder die Variationen des Faschismus für viele überhaupt eine Bedrohung ist. Ich glaube, wir sind ja zum Teil mit der Situation konfrontiert, dass es oder die Option eines Herrschers jeglicher Art ist ja wieder eine Option geworden. Also so, dass da jemand, also so ein Kernpunkt eines faschistischen Daseins ist ja, dass da immer jemand ist, der mir das dann erklärt und macht in den Variationen. Und weil du das sagst, und vielleicht ist das jetzt einfach auch so ein Punkt mit, wie kann ich denn dem sozusagen, also wie kriege ich denn Leute, die wirklich diese Idee in Betracht ziehen und das könnte ja sogar, also wenn du mir sagst, da gibt's Lesekreise zu Lenin und so, das macht Stalin, aber beides wahrscheinlich, aber das macht mir Angst. Also ich hätte jetzt auch keine Lust auf Stalin 2.0, um das schon mal vorwegzunehmen. Genau. Guter Bandname übrigens. Oh gibt's Gott. Wahrscheinlich schon. Oh Schreck. Falls nochmal jemand was sucht. Aber du weißt, worauf ich gerade hinaus, also, weil ihr darüber gerade so redet, in der Vorannahme, dass diese Option des Leaders, das wollen ja manche. In die eine wie die andere Richtung. Und ja, es gibt auch es hat immer gegeben, gibt auch einen linken Autoritarismus, ja. Das ist also links, unter links firmiert autoritäres, antiautoritäres schon immer und links ist für mich jedenfalls noch kein Markenzeichen. Aber wir werden jetzt trotzdem sagen, die Verbindung zu deiner Frage, wenn die Demonstration gegen das Richtige geht, nämlich gegen die AfD, dann finde ich, da bin ich natürlich dabei. Und wenn da welche rumlaufen, die den Stalin gut finden, dann finde ich das zwar sehr bedauerlich. Und wenn ich die Chance gebe, dass ich mit denen ins Gespräch kommen kann, aber zum Gespräch gehören immer zwei, ja, aber würde ich mit denen darüber reden und wir trotzdem sagen, okay, ist gut, dass du hier bist, aber vielleicht denkst du mal drüber nach, über deine eigene Welt anschauen. Aber trotzdem ist er erstmal gut, wenn da ist. Und es ist ja auch nicht so, das muss man ja nun sagen, dass jetzt ein neuer Stalinismus vor der Tür steht, der die Massen ergreift. Aber vor der Tür steht ein neuer Faschismus, der die Massen ergreift. Und deswegen ist es schon nochmal ein Unterschied. Okay, dann sind wir jetzt da auch schon einen Schritt weiter. Das ist ja alles gut. Also wir gehen eben mit allen möglichen Leuten auf die Straße. Würde ich schon machen. Also ja. weil es ist notwendig und je mehr, desto besser. Aber wir haben natürlich auch festgestellt, es gab die ersten Demos gegen rechts. Ja. Ja. Da waren sehr, sehr viele Leute und es war für die Leute, die dann da hingegangen sind, natürlich auch ein totales, also hat die natürlich sehr aufgebaut, ja. Das war irgendwie klar, okay, vielleicht sind sie ja irgendwie in dem Kaff, wo sie da wohnen, irgendwie sonst ganz allein. Und ich glaube auch, das ist ein ganz großes Verdienst dieser Demos ist eben, dass Menschen zu bestärken, weiterhin irgendwie da dagegen zu sein und auch, wenn sie da eben so allein sind. Aber gleichzeitig sehe ich auch, dass die Leute, die das organisieren und die sich da abarbeiten, ja, dass da auch so eine Müdigkeit sich dann einschleicht, weil dann haben sie die erste Demo organisiert und da gab es dann vielleicht irgendeinen aktuellen Anlass, wie diese Remigrationssache. Dann waren da richtig viele Leute und dann bleiben sie irgendwie dran an der Sache und auf einmal kommen nur noch 200 Leute oder 400 Leute oder vielleicht kommen auch zu irgendeiner Veranstaltung nur noch 50 Leute und es ist dann halt wirklich eine ganz, ganz mühsame Sache. Also so, das ist ja so ein Ding in dem Ganzen, also so. Das ist mühsam, das ist jetzt aber auch mal sozusagen nicht neu. Also dieses Auf und Ab und so, man kennt das über die Jahrzehnte, es gibt auch schon, das ist nicht gut und manche geben es dann auch ganz auf, was sehr bedauerlich ist. Manchmal denke ich, sagt jemand, oh, ich habe mich jetzt so lang engagiert und ich hab gelernt, es geht nicht. Dann frage ich, wie lange hast du dich engagiert? 3 Jahre. Naja, okay, gut. Muss jeder für sich wissen, aber es ist jedenfalls, ich will da auch gar niemanden verurteilen, aber die Sache ist verdammt langwierig und hartnäckig. Man braucht einen langen Atem, das ist einfach so. Und muss jede für sich entscheiden, ob sie das will. Aber ohne langen Atem geht es nicht. Und wenn du durch ein linkes Leben gehst, machst du erstens selber Fehler. Zweitens kriegst du immer mal wieder eine drüber und dann musst du halt die Mentalität eines Stehaufmenschens haben, sich schütteln, aufstehen, weitermachen. Ja, also anders geht es nicht. Das muss einfach sein. Aber weil du gerade die großen Demos gegen diese Remigrationssache ansprichst, ich glaube, die hatten noch eine große Schwäche. Sie haben sich nicht auf eine zentrale Forderung geeinigt. Und das ist meines Erachtens die wichtigste realpolitische Forderung momentan, und das heißt AfD-Verbot. Das ist die wichtigste Forderung, die man jetzt stellen muss, weil die AfD ist nicht das einzige Problem, aber die AfD ist die Speerspitze dieses neuen Faschismus. Und man muss versuchen, dieses AfD-Verbot durchzusetzen, das wird nicht einfach. Da gibt's auch Argumente dagegen, die aber meines Erachtens alle nicht ziehen. Das Schlimmste, in meinen Augen das schlimmste Argument ist, ja, so viele Menschen würden doch die AfD wählen, da könne man sie jetzt nicht mehr verbieten. Ja, vor ein paar Jahren haben dieselben Leute gesagt, ja, aber die werden gar nicht so viel gewählt, da muss man sie doch nicht verbieten. Also es finden immer wieder Argumente. Ja, und ich kann nur sagen, je mehr Zulauf die NSDAP hatte, umso dringender wäre ihr Verbot gewesen, umso dringender. Ja? Und es gab ja auch Versuche im damals preußischen Innenministerium, die NSDAP zu verbieten. Das wurde von der rechtskonservativen Reichsregierung verhindert. Ja? Also wenn man irgendwas lernen will aus der Geschichte, dann muss man die natürlich auch verbieten. Das heißt auch AfD-Anhänger raus aus der Polizei, aus der Bundeswehr. Ich will gar nicht wissen, wie viele da sind. Ja, das ist doch völlig klar. Das sind solche konkreten Forderungen, die man stellen muss. Ich glaube, wenn sich alle Antifaschistinnen darauf einigen würden, dann wäre das schon ein großer Schritt voraus. Das ist natürlich die Lösung aller Probleme, aber man kann ja allgemein gegen rechts ist gut, ja, und das waren diese Demos, ist gut. Aber da hat sozusagen der Schmackes gefehlt, die die zentrale Forderung, auf die sich alles zuspitzt. Und das schlage ich dringend vor, das muss die zentrale Forderung sein. Je mehr Stimmen die kriegen, umso wichtiger ist ihr Verbot. Man muss ihnen die Instrumente aus der Hand schlagen, die Finanzquellen, die Parlamentssitze, die Medienpräsenz, also muss ihnen dringend das aus der Hand schlagen. Dringend. Lieber Lothar, es gibt tatsächlich ein Statement in diesem Internet-Chat, den würde ich dir gerne vorlesen. Mhm. Antifaschistisch zu sein, heißt aber ja nicht nur gegen die AfD zu sein. Antifaschistisch zu sein heißt ja auch, die rassistisch und menschenverachtende Politik der anderen Parteien zu entlarven. Antifaschistisch sein heißt aktiv solidarisch sein mit Menschen, die nicht die gleichen Privilegien haben wie die Mehrheitsgesellschaft hier in Deutschland. Antifaschismus zeigt sich vor allem im Handeln und nicht in irgendwelchen klugen Worten. Ja, Konsens. Wir haben auch noch andere Zuschriften bekommen. Wie deprimierend das Ganze ist, also so dieses Engagement, dieses Antifaschistische, ja. Und dass es ja immer schwieriger wird und wie, natürlich, ich würde mal da auch raushören, wie sich da motivieren in dem Ganzen. Ja. Ja. Naja, gut, darauf habe ich auch keine 100% Rezept an. Ja, es kann manchmal wirklich demotivierend sein, aber da kann ich nur tatsächlich sagen, da darf man sich halt auch nicht demotivieren lassen. Ja, Punkt, fertig. Es ist schwierig, ja, es ist schwierig. Und weißt du, es gibt viele gute Gründe, pessimistisch zu sein. Wirklich viele Gründe. Aber ich habe immer einen Grund mehr gefunden, nicht pessimistisch zu sein. Und das ist der Grund, wenn alle pessimistisch sind, dann wird der Pessimismus zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Weil dann läuft nämlich wirklich nichts mehr, wenn alle nur pessimistisch sind. Ja. Also es ist überhaupt nicht, ich will keine Zuversicht und Optimismus predigen in dem Sinne von, also das sollen die Pfaffen machen, Zuversicht predigen, das ist nicht meine Sache. Ja. Aber sagen, Hoffnung und Zuversicht sind zweierlei Paar Stiefel. Hoffnung heißt, Hoffnung weiß auch, dass sie scheitern kann. Aber Hoffnung sucht die nach den Ansatzpunkten, wo etwas sich bewegen könnte in die richtige Richtung. In dem Sinn, die Punkte finden, die Hoffnung machen könnten. In dem Sinne plädiere ich dann gegen Pessimismus. Und mein Vorschlag zum Beispiel wäre, die Chancen auszuloten für eine Massenbewegung für radikale Arbeitszeitverkürzung. Das wäre ein Punkt, der Hoffnung geben könnte. Und die Punkte muss man suchen. Sonst kann man es aufgeben.